Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen. In Bratislava treffen sich die EU-Regierungschefs, um über den künftigen Kurs zu beraten. Doch die Gräben sind tief, sehr tief, wie Andreas Meyer-Feist berichtet. Kanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Staatspräsident François Hollande haben schon vor dem Gipfel ein ehrgeiziges Ziel formuliert. Das Treffen müsse den Weg in eine bessere europäische Zukunft aufzeigen. Europa brauche eine Zukunftsvision und mehr Zusammenhalt. EU-Ratspräsident Donald Tusk sprach sogar von einem Befreiungsschlag. Die EU müsse aus der Sackgasse. Offenbar sollen Deutschland und Frankreich dabei eine besondere Rolle spielen. Beide Staaten haben sich vor dem Treffen aufs Engste abgestimmt. Die EU müsse raus aus dem Teufelskreis endloser Diskussionen, heißt es in der slowakischen Hauptstadt Bratislava. Die wichtigsten Themen: wie weiter in der Flüchtlingspolitik, mehr Sicherheit, vor allem aber mehr Bürgernähe. Der frühere slowakische Parlamentspräsident und jetzige EU-Parlamentarier Richard Sulik gehört zu den scharfen Kritikern der Flüchtlingspolitik von Angela Merkel und auch der Griechenlandrettung der EU. Richard Sulik heute Morgen bei uns. Europa wäre besser, wenn die Herren endlich die Verträge einhalten würden. Das wäre doch schon mal was, aber das machen die eben nicht. Zum Beispiel Frau Merkel hat auch Verträge gebrochen, als sie so viele Migranten eingeladen hat. Da gibt es doch Dubliner Abkommen, ganz zu schweigen von Herrn Juncker, der Griechenland rettet immer wieder und so weiter. Da müssen sich dann die Herren nicht wundern, dass die Menschen Europa eben nicht so toll finden. Ich habe zum Beispiel nicht das geringste Vertrauen in Herrn Juncker. Da heißt es doch, alle Länder müssen ein 3%-Defizit einhalten oder eben weniger, aber Frankreich muss eben doch nicht, weil Herr Juncker so entschieden hat. So geht es doch nicht. Richard Sulik, heute Morgen per Handy zugeschaltet im Deutschlandfunk, slowakischer Europaabgeordneter. Nach den Ausschreitungen zwischen Flüchtlingen und Einheimischen in der Innenstadt von Bautzen ist die Lage äußerst angespannt. Auch gestern Nacht kam es wieder zu Auseinandersetzungen. Martin Meyer. Bautzen hat erneut eine unruhige Nacht erlebt. Wieder versammelten sich mehrere hundert fremdenfeindliche Demonstranten in der Innenstadt. Laut Polizeiangaben handelte es sich dabei überwiegend um Einheimische. Viele seien der rechten Szene zuzuordnen. Ihnen standen rund 25 linke Demonstranten gegenüber. Ein Großaufgebot der Polizei habe weitere Krawalle verhindert, so ein Sprecher der Behörde. Es sei bei verbalen Übergriffen geblieben. Der Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei in Sachsen, Hagen Husken, fordert vor wenigen Minuten in dieser Sendung mehr Unterstützung für die Polizei. Die Politik lässt uns schon ab und zu im Stich, das muss ich ganz klar sagen. Was heißt ab und zu? Ja, im Allgemeinen ganz klar, dass man uns unterstellt, eine gewisse, ja, entweder auf dem rechten Auge blind zu sein oder dass wir nicht gegen die Ausländer vernünftig vorgehen. Man tut einfach der Polizei manchmal schon Gewalt zusprechen, indem man sagt, die Gewalt geht oftmals von der Polizei aus. Man sollte andersherum denken, dass Polizeibeamte mit Flaschen beworfen werden, mit Steinen beworfen werden. Und das kommt zu wenig zum Tragen. Ganz klar muss ich auch sagen, in Sachsen müssen alle Möglichkeiten ausgeschöpft werden, so schnell wie möglich mehr Polizei auf die Straße zu bekommen. Da werden wir momentan ziemlich im Stich gelassen. Hagen Husken, der Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei in Sachsen, heute Morgen im Deutschlandfunk. Die Wahlen zum russischen Parlament an diesem Wochenende sollen fairer verlaufen als der Urnengang noch vor 5 Jahren. Das hat zumindest Wladimir Putin versprochen. Der SPD-Außenpolitiker Gernot Erler, Regierungsbeauftragter für die deutsch-russischen Beziehungen, ist allerdings äußerst skeptisch. Wladimir Putin ist entschlossen, dass es diesmal nicht zu großen Protesten und Kritik an den Wahlen geben kann. Der Schock von 2011, der sitzt immer noch tief. Und insofern ist auch die Parole ausgegeben worden hier, allzu eindeutige Unregelmäßigkeiten, allzu klare Nutzung von den sogenannten administrativen Ressourcen, also den Vorteilen, die die Regierungspartei hat, zu unterlassen. Heute Morgen bei uns im Deutschlandfunk Gernot Erler, SPD-Außenpolitiker, Regierungsbeauftragter für die deutsch-russischen Beziehungen.